Der Sohn des Himmels. Hörspiel in 6 Teilen. Chronik des Herrschers Kuang Xiu nach dem Roman von Victor Segalen in der Übersetzung von Simon Werl. Sechster und letzter Teil. Periode Kuang Xiu. Jahr, Mond und Sonne. Der Kaiser hat heute das stellvertretende Double des Kaisers rufen lassen. Der Gebieter und der Sklave hatten sich seit 2 Jahren nicht mehr von Angesicht zu Angesicht gegenübergestanden. Der Sklave hat sich nicht entschließen können, vor dem Herrscher den Kopf vom Boden wieder zu erheben. Man ließ ihn gewähren. Als er meinte, allein gelassen zu sein, hat er sich aufgerichtet. Der Kaiser beobachtete ihn heimlich, und die Eunuchen konnten die beiden Gesichter zugleich beobachten. Sie sahen wirklich wie Zwillinge aus. Mit einem Lächeln zeigte der Kaiser sich zufriedengestellt, und man meinte zu gleicher Zeit auch das gleiche Lächeln auf den Lippen des Sklaven wahrnehmen zu können, der sich unbeobachtet glaubte. Periode Kuang Xiu. Heute hat der Kaiser der Auswahl der Konkubinen große Sorgfalt gewidmet. Für diesen Abend wurde der Name Mai Hi gewählt. Dienerinnen hatten die so Hochgeehrte für die Nacht zurechtgemacht und sind gekommen, dem Kaiser zu melden, dass seine kleine Sklavin bereit sei, boten auch untertänigst ihre bescheidenen Dienste an. Da hat der Kaiser sich anders besonnen, wandelte durch das trübdämmernde Licht des schläfrigen Palastes, entdeckte das Double im Schlaf. Auf, los! Der Kaiser hat den Schlaftrunkenen vorwärts geschoben. Los, mach schon! Die Konkubine hat noch vor dem Morgengrauen ihre Gefährtinnen von den unverhofften Gunstbeweisen wissen lassen. Der Kaiser indessen bereitete irgendeine Musik vor. Periode Kuang Xiu. Was hat der Kaiser davor? Ein kleiner Ausflug. Er geht zum Kohlenhügel. Die Berg der Betrachtung. Sehr außergewöhnlich. Sie biegen ab vom üblichen Weg. Der führt ihn auf dem Baum, der in Ketten liegt. Zur Strafe für seinen Mord an Chong Chen. Der sich an ihm erhängte. Mit der gelben Seidenschlinge. Der letzte Ming. Sie halten an am Baum, der in Ketten liegt. Seit Beginn der Dynastie hat keiner mehr an ihn gedacht. Die Ketten schnüren die Äste ab. Schneiden tief ein in die Rinde. Krumm sind die Äste, die Ketten tragen. Was sucht der Kaiser an diesem Baum? Tränen in den Augen. Sie fließen ihm übers Gesicht. Man nehme ihm die Ketten ab. Dieser Baum hat uns getragen und ist nicht eines Mordes schuldig. Es war unser eigener Wunsch und Wille, wohlbedacht und auf würdige Weise an ihn geknüpft, den Eindringlingen zu entgehen. Siegt es um den Hals geschnürten Bandes. Der Augenblick, der unseren Tod wieder lebendig macht, gibt auch dem Baum seine Freiheit und Unschuld zurück. Er hat nicht einen Menschen getötet. Er hat dem Kaiser, der gar nicht sterben kann, nur geholfen, die Periode der Regierung und den Namen der Dynastie zu ändern. Ehrfurcht und Gehorsam. Der großen Ming, Chong Chen. Ja, ja. Nun reicht mir schon die gelbe Seidenschlinge. Stäben sie auseinander, die Eunuchen. Man reiche uns unverzüglich die gelbe Seidenschlinge. Seine Hände fassen die gelbe Seidenborte des kaiserlichen Gewands. Fest mit seinen schlanken Fingern. Er reißt ein langes Stück heraus. Schlingt es sich um den Hals. Hehe. Ja, da kommen sie angestürzt. Die Eunuchen. Hastig im Durcheinander. Wie ungehörig. So formlos. Schlinge, du. Wir erkennen dich sehr wohl wieder. Du tödliches Band der Befreiung. Kette, die löst. Knoten, der entbindet. Wir haben schon Maß genommen am Hals bei uns. wie viele Vorfahren schon. Du sollst wie ein Schatz gehütet werden, damit die Söhne und Enkelkinder bis ans Ende der Zeiten dich als Kostbarkeit ehren. Kommentar. Aus den kaiserlichen Versen geht hervor, dass dieses ängstliche Gehabe der Eunuchen in gewisser Weise ziemlich respektlos war. Der Kaiser hat nur ganz einfach das Andenken anderer Kaiser ehren wollen, denen man notwendigerweise und ehrfurchtsvoll die gelbe Schlinge gereicht hat. Es handelt sich um exzellente historische Anspielungen. Weiter nichts. Periode Guangxiu. Schon früh ist der Kaiser aufgewacht. Lange Zeit vor Beginn der großen Ratversammlung. Liegt da mit weit offenen Augen. Betrachtet die Stunden der Nacht. Welcher Tag? Und welcher Mond? Die Eunuchen sind zur Stelle. Sie sagen es ihm. Welches Jahr? Sie sagen es ihm. Welche Regierungsperiode? Sie sagen es ihm. Verängstigt schauen sie drein. Also möge man zur Ratsversammlung den lebenden und regierenden Kaiser der Periode Guangxiu schicken. Die Eunuchen überfällt plötzlich Erschrecken. Wir haben gesprochen. So sei es. Nur wie? Sie wissen nicht, was tun. Tja, wer soll denn der lebende Kaiser sein, wenn nicht dieser da, der gesprochen hat? Das Double. Im großen Rat anstelle seiner Person. Unmöglich. Nur mit den Fremden ist das zu machen. Aber was tun? Die Kaiserin-Witwe zu fragen, reicht nicht mehr die Zeit. In diesem Moment kam Eunuch Ma, der von all dem nichts wusste, mit den kaiserlichen Ratsgewändern und reichte sie. Die Eunuchen erstarrten und haben nicht gewagt, ihn zurückzuhalten. Der Kaiser sah die Kleider an, ohne sie wahrzunehmen. Er rieb sich den Hals, der ihm offenbar wehtat. Dann hat er, ohne ein Wort zu sagen, die ihm untertänigst gereichten Kleider genommen, ließ sich, ohne hinzusehen, das Gewand des Drachens anlegen und hat im großen Rat mit sicherer Bestimmtheit und treffendem Maß den Vorsitz geführt. Periode Guangxiu. Annalen der geheimen Spiele. Wie es seine Rolle vorschreibt und der Auftrag verlangt, den die ehrwürdige Mutter dem persönlichen Geheimchronisten schon vor Jahren anvertraut und vor kurzem erst wieder neu bekräftigt hat, verfolgt dieser während der Nacht höchst aufmerksam jene Spiele, die er peinlichst genau zu referieren hat. Der Kaiser hat heute nicht eine, sondern drei der Konkubinen gewählt. Die Namen sind Sihu, Sizing, Huawei. Möge man sie vergessen. Du bist Maihi. Oh, die berühmte, in den Annalen verzeichnete Pferdin des legendären Kuekje. Letzter hier, der Tyrann. Und du wirst Siche sein. Geliebte von Kaozong. Dem ersten der südlichen Song. Und du, Pauline. Die jüngste Gespielin von Xuan Zong. Gipfel der Tang, wie sie weint. Mögen die Prinzessinnen der klassischen Zeiten hingehen und sich gemäß ihres Rangs und ihrer Epoche kleiden. Ebenso hatte der Kaiser für seine Person klassische Gewänder bereitlegen lassen und ließ sich in sie kleiden. Die drei Prinzessinnen erschienen wieder. Siche trug die lang herabreichende Tunika der weisen Dynastie Song. Maihi zeigte sich in einem sehr viel älteren Kleid. Während Paolin, die jüngste der Prinzessinnen, dem Brauch gemäß duftendes Wasser sanft über die Hände des Gebieters ausgoss, betrachtete dieser die schmalen weißen Hände des Mädchens. Duft und Perlmuttglanz durchdringen sich in diesen weißen Händen. Ihr da, ihr seid die Kaiserin. Was sagt ihr über diese Hände? Die angesprochene Siche wusste nichts zu antworten und entfloh. Die Kaiserin singt. Zu ungeschickt, Lieder zu singen, muss ich doch im Gedicht diese Hände rühmen. Die weißen Hände des Mädchens Maihi, die des Gebieters Gefallen fanden. Duft und Perlmuttglanz durchdringen sich in diesen weißen Händen die des Gebieters Gefallen fanden. Ich, nur ich, werde sie künftig salben und sie ihm am Abend künftig reichen. Das ist ihr Ruhm und ist meine Lust. Der Kaiser befahl, dies alles getreu im Gedächtnis zu halten. Da sah das Mädchen Paulin das Gesicht des Kaisers, wurde von einem gewaltigen Schauder gefasst und entfloh wie die andere. Nur Mai He, die sich geweigert hatte, die befohlenen klassischen Gewänder anzulegen und sich schmeichelte, es würde den Kaiser zu Besserem inspirieren, wenn sie bloß die ihren ablegte, blieb sprachlos und reglos an ihrem Platz. Diese da gehört in unsere Zeit. Ist das nicht die kommende Mode? Das ist eine Frau unter den großen Qing. Bringt also den regierenden Herrscher der großen Qing. Das Doppel ist eiligst geweckt worden und erschien gefassten Herzens aufgrund der neuerlichen überwältigenden Gunstbeweise des Kaisers, der ihm von Amts wegen die Aufgabe anvertraute. Das Doppel hat sich ihrer würdig gezeigt. Der Kaiser hat wie ein aufmerksamer Verwandter überschwänglich die Konkubine beglückwünscht. Dann plötzlich wich ihm die Farbe aus dem Gesicht, griff er sich an die Kehle und ist neben den beiden auf das Bett hingesunken. Der Kaiser ist den ganzen Tag nicht wieder aufgewacht. Periode Guangxiu. Der anhaltende Schlaf des Kaisers, der ihn von den Geschäften fernhielt, beunruhigte die Eunuchen. Und sie sind darauf als erstes zur ehrwürdigen Mutter gegangen, um diese in Kenntnis zu setzen und ihren weisen Rat einzuholen. Ach, ein ermüdeter junger Mann, nichts weiter. Der Kaiser ist doch ein Jüngling, oder? Eine Mutter dürfte sogar sagen, noch ein Kind. Der Kaiser hat in den letzten Nächten wohl ziemlich aufreibende Vergnügungen genossen. Das kann durchaus nicht schaden. Gerade bei all den strapazierenden Staatsangelegenheiten. Wisst ihr sonst irgendein wirksames Heilmittel dagegen? Ich glaube kaum. Periode Guangxiu. Er liegt noch immer da nieder. Der Kaiser mit eingefallenen Wangen. Spitzer Nase. Blassen Lippen. Die Eunuchen sind ratlos. Sie wissen nicht, was tun. Doch, die Musiker. Die Experten der alten Musik. Sie sind ja heute zusammengekommen. Für den Kaiser sicher die beste Erholung. Ihre Gegenwart erfreut ihn. Zum Tempel der alten Musik geht es. Den so lange Zeiten keiner betreten hat. Beim Klang der Instrumente und der Stimmen steigen die Väter und Vorväter aus der Tiefe der Zeiten auf. Und sie erscheinen und sie sind da. Die Musiker spielen. Einladung der Ahnen zum Besuch. Und sie sind da. Nun bringt die Opfergaben. Bestürzung der Eunuchen. Wer hatte schon an Opfergaben gedacht? Nur an ein bisschen musikalische Unterhaltung. Die Opfergaben werden dargebracht. Die Musiker sollen spielen. Zum Opfer für den unmittelbar Vorangegangenen. Sie spielen. Zum Opfer für den letzten der erloschenen Dynastie. Aber ein bisschen gedankenlos aufs Geratewohl. Für den letzten der hier. Diese Musik ist für einen Tyrannen. Jener hingegen, dessen Baum und dessen Andenken ich von den Ketten befreite, der war kein Tyrann. Wo also ist die Stellvertretung des Toten? Die Eunuchen sind sprachlos. Sie hatten an gar nichts gedacht. Sie hatten an gar nichts gedacht. Was tun? Ich, der Kaiser, werde an die Stelle des Toten treten. Also nahm der Kaiser Platz unter der Tafel für Chongqing, der durch Qianlong Rehabilitation erfahren hatte, und gab das Zeichen zur Wiederholung der Gedächtnismusik für den letzten verstorbenen Vorgänger. Da, der Kaiser, zuckend mit rollenden Augen, ringt nach Luft, blau-rot das Gesicht, keuchend vor Krämpfen, ohne sich von der Stelle zu rühren. Das Haupt sinkt herab auf die Brust, zittern umfällt die Glieder. Diese Musiker. Entsetzen hat sie gepackt. Die Eunuchen wissen nicht, was tun. Treiben die Musiker hinaus. Wagen die Zeremonie abzubrechen. Bringen den leblosen Körper des Kaisers zurück in seine Gemächer. Periode Guangxiu. Annalen der geheimen Spiele. Die Konkubine, die der Kaiser diese Nacht hatte rufen lassen, erschien mit zwei Dienerinnen. Die Gesichtszüge des Kaisers verwandelten sich. Ja und? Wo bleibt denn, was ihr zu sagen habt? Sie kann nichts sagen. Kein Wort. Die eine der zwei Dienerinnen tritt vor. Wohl, um behilflich zu sein. Muss ich doch im Gedicht diese Hände rühmen. Diese weißen Hände. Woher kennt ihr denn diese alten Verse? Diese Person ist nur eine unwissende Dienerin namens Zayo. Periode Guangxiu. An diesem Tag hat der Kaiser ein weiteres Mal die Musiker kommen lassen. In den Annalen heißt es: Am bloßen Wort und Klang erkenne der Weise den Ort, die Zeit, die Dynastie, das Jahr, den Mond, den Tag, deren Glanz und Elend ein Gesang schildert, in Erinnerung ruft und gegenwärtig macht. Die Musiker spielen. Der Kaiser lauscht versunken, die Augen geschlossen. Ja, das ist gut. Das ist der Ursprung, das Fundament. Unvollkommen noch, das Volk hat zu leiden, aber er trägt es. Betreffend die Chu und die Chao. Wie schön, wie gekonnt. Das Volk ist arm, aber bricht nicht zusammen unter der Last. Es sind die Reiche Yong und Wei. So ist es. Wie schön, aber das Volk klagt. Es kann seine Not nicht mehr ertragen. Das erste Reich, das untergehen muss. Das Königreich Zheng, das so kurz nur blühte. Wie schön sind die Klänge von Weite und Wind des grenzenlosen Reichs am Ostmeer. Aber wo bleibt die Saat? Wo sind die Ernten? Das riesige, unfruchtbare Reich Zheng. Oh ja, fern sind die Klagen. In diesen Tönen klingt das Echo von Yao, dem beispielhaften Kaiser. Die frühesten Zeiten. Der Kaiser lauscht. Versunken. Schweigt. Kein Wort mehr. Die Musiker spielen. Die Klänge der Hymne auf Kuekje. Den Tyrannen. Er drosselt auf seinem Thron. Still lauscht der Kaiser. Versunken in die tiefe Zeit. Sich sammelnd. Der Kaiser, er legt die Hände sich um den Hals. Reißt weit den Mund auf. Atem zu holen. Das Gesicht wild bläulich. Verdreht die Augen. Wie im Sterben. Nahe dem Tod. Hier auf der Stelle. Die Eunuchen entfliehen. Der Chronist greift nicht ein. Das ist nicht seine Aufgabe. Der Kaiser, der Kopf fällt vorn. Er atmet nicht mehr. Stürzt hin. Das alles wurde genauestens der Kaiserinwitwe berichtet, damit sie entscheide, ob angesichts so gefährlicher, beinahe tödlicher Auswirkungen der Musik auf den Kaiser solche Aufführungen noch zulässig sein dürften. Ach was, macht ruhig weiter mit dem Musizieren. Ohne Musik fehlt dem Palast die rechte Harmonie. Ihr müsst nämlich wissen, dass von nun an der Kaiser aus Musik Kraft ziehen wird. Periode Guangxiu. Am folgenden Tag um die zweite Morgenstunde fiel der Kaiser plötzlich leblos zu Boden. Als er wieder zu sich kam, konnte er kaum sprechen, so kraftlos war er. Ihm wurde versichert, das Volk des Reichs sei so glücklich unter dem Himmel wie zu den besten und glänzendsten Zeiten. Wir wissen aber, dass unser Volk leidet. Es gibt fraglos irgendwo große Hungersnöte. Ihr braucht nur richtig nachzuforschen. Periode Guangxiu. Der Kaiser hat seine Entscheidung bekannt gegeben, das große Fasten zu halten, auch die Strenge der Zeit verdoppelt und hat zum Abschied seine drei Prinzessinnen rufen lassen. Unsere jüngeren Schwestern, wer ihr auch sein mögt an diesem Tag, oh auch ihr, Zayu, ganz ohne Falsch dem Brunnen der Zeiten entstiegen. Heute heiße ich schöne Sitsche. Wir haben euch, unsere jüngeren Schwestern, kommen lassen, nur um euch zu sagen, dass wir euch zweimal drei Tage und drei Nächte nicht werden empfangen können. Möge doch der Kaiser uns nicht verlassen, neugeboren, wie wir gerade erst sind. Wir möchten gern wieder und wiedergeboren werden, um ihm bei seinen Wiedergeburten zu Diensten zu sein. Wir müssen nun einmal unsere jüngeren Schwestern eine Zeit lang allein lassen. Das Volk hat zu leiden. Hören denn meine Schwestern das Stöhnen nicht, das Brüllen der Herde? Das ist der Beginn des großen Fastens. Im Tempel des Himmels. Mit den blauen drei Dächern. In die der Blitz schlug. Am Tag vor der Thronbesteigung. Damals. Dies ist der neue Tempel. Nackt und leer. In der Leere des Tempels, der Kaiser. Allein mit sich selbst. Zum ersten Mal. Zum ersten Mal hat der Himmelssohn keinen Zeugen. Nur sich. In der Unermesslichkeit seines Alleinseins. Obwohl es normalerweise üblich ist, bei solchen Gelegenheiten dem Kaiser Beistand zu leisten, also an seiner Stelle das Fasten fortzusetzen, hat in diesem Fall keiner einzugreifen gewagt. Es würde gegen den Willen des Kaisers sein. Wenn es sein Wille ist, soll er auch seinen Willen haben. Ich dulde keinen Ungehorsam dem Kaiser gegenüber. Periode Guangxiu. Das große Fasten ist beendet. Der Kaiser hat nach Schluss des Fastens noch kein Zeichen zur Beendigung des Fastens gegeben. Die Eunuchen haben die Kaiserin-Witwe darüber in Kenntnis gesetzt. Mach doch die Tempeltore auf. Wir werden schon sehen. Sie fanden den Kaiser am Boden ausgestreckt, mit bleiernen Augen und ohne Lebenszeichen. Periode Guangxiu. Nach diesem Fasten blieb der Kaiser eine sehr lange Zeit bewusstlos. Auch nachdem er wieder zu sich kam, konnte er sich vor Schwäche nicht bewegen. Die Eunuchen mussten ihn tragen. Die Ärzte konnten nicht helfen. Man muss der Natur ihren Lauf lassen. Die Fremden wollen wissen, was der Kaiser hat? Aufdringlich fragen sie nach seiner Gesundheit. Bestehen darauf, einen ihrer Ärzte zu schicken. Die Eunuchen bringen ihm das kaiserliche Double. Werden diese Leute denn nie begreifen, was der Sohn des Himmels ist? Seine Bedeutung? Was er darstellt? Sein Leben? Seine Geburt? Sein Tod? Die rituellen Vorschriften der herrschenden Dynastie enthalten ein Kapitel über die Vorbereitung und zeremonielle Ordnung des glorreichen Aufbruchs zu den neuen Quellen. Was den Menschen schmerzlich sein mag, darf darum angesichts des Himmels nicht weniger formvollendet bleiben. Periode Guangxiu. Die rituellen Vorbereitungen des Kaisers haben begonnen. Der Palast erschüttert aus heiterem Himmel. Die höchst ehrwürdige Kaiserin-Witwe erkrankt. Die schreckliche Alte. Ganz niedergeschlagen und kraftlos. Sie stirbt. Und der Kaiser will nicht... Will nicht die gelben Gewänder anlegen. Die zeremoniellen Gewänder des langen Lebens. Wir haben noch nicht unseren Tod beschlossen. Und seid ihr euch sicher, dass wir noch leben? Und für die Zeremonien habt ihr doch den da. Als lebenden und regierenden Kaiser. Sein Double. Es ist nicht erlaubt, den mit dem kaiserlichen Gesicht leben zu lassen, wenn der Kaiser stirbt. Er muss mit ihm sterben. Aber der Kaiser will nicht und will nicht. Die Schreckliche erhebt sich von ihrem Totenbett. Um ihrem Kind Beistand zu leisten. In seinem Sterben. Überwacht seinen Tod. Dann erst geht sie hin, um selber zu sterben. Sie hörten... Der Sohn des Himmels, Hörspiel in 6 Teilen. Chronik des Herrschers Guangxiu nach dem Roman von Victor Segalen in der Übersetzung von Simon Verl. 6. und letzter Teil. Kaiser Guangxiu 1875 bis 1908, Matthias Hase. Seine Tante, die Kaiserin Witwe Cixi, Gustl Halenke. Prinzessin Cai Yu, eine Nebenfrau, Nina Danzeisen. Und Edgar Hoppe, Günter Lampe, Peter Lieck, Matthias Ponier und Charles Wirtz. Musik: Zhu Wagner, Feng Xia und Chen Fang Chang. Ton: Urs Schuster. Schnitt: Regina Kraus. Regieassistent: Stefan Klawitter. Hörspielbearbeitung und Regie: Peter Michelaniges. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1993. Dramaturgie: Ursula Ruppel.